Schon lang, lang, lang ist her, erinnere mich noch ungefähr, wie die Musik mich einst hat erfreut. Ich wusste, hätte ich nur die Chance, verführt ich diese Leute zum Tanz, vielleicht werden sie dann glücklich eine Zeit. Februar sah mich mehr erschüttert, jede Zeitung, die ich ausgeliefert, Hiobsbote an der Haustür, bis kein Schritt dann mehr gelang mir. Weiß nicht mehr, ob ich weinte laut, als ich las von seiner Witwenbraut. Etwas traf mich bis ins Mark am Tag, als die Musik starb. So lieb wohl nun Amerikas Traum, als mein Sack dann hin zum Staudamm, doch darin war nur Schaum. Ihre guten alten Freunde tranken Whisky zu der, singen, dies wird sein der Tag, da ich sterbe. Dies wird sein der Tag, da ich sterbe. Schickst du denn auch das Buch vom Leben und glaubst du an den Gott da drüben? Nur weil du so in der Bibel fandst, glaubst an Rock'n'Roll, du nun rettet Musik deine Seelpostum und zeigst du mir, wie man wirklich langsam tanzt. Du weißt es jetzt, dass du ihn liebst, weil ich sah, wie du mit ihm tanzen übst. Meine Kicken weg die Schuhe, Mann, ich steh auf Rhythm und Blues. War einsam pubertär und halb stark, mit ner pinken Melke und der Pickup-Truck. Doch ich wusste, Glück war abgesagt am Tag, als die Musik starb. Begann zu singen, lieb wohl nun Amerikas Traum, als mein Truck dann hin zum Staudamm, auf der Rennbahn und schau. Ihre guten alten Freunde tranken Whisky zu der, singen, dies wird sein der Tag, da ich sterb. Und 10 Jahre sind wir jetzt allein und Moos wächst an dem Rollenstein. Doch das war so nicht immer hier, als der Hofnarr sang fürs Königspaar von James Dean sein Kleid geborgen war und die Stimme, war von dir und mir. Und als der König sah herab vom Thron, stahl der Hofnarr seine Dornenkron. Der Prozess wurde vertagt, kein Urteil ihm gesagt. Und als Lennon las ein Buch von Marx, übte ein Quartett im Park. Und wir sangen nachts ein Lied fürs Grab, als die Musik starb. Wir alle sangen, lieb wohl nun Amerikas Traum, als mein Truck dann hin zum Staudamm, doch darin war nur Schau. Ihre guten alten Freunde tranken Whisky zu sehr, singen, dies wird sein der Tag, da ich sterb. Dies wird sein der Tag, da ich sterb. Als über Kopf in der Sommerhitze Vögeln flohen, was vom Atomschlag und Schütze, 8 Meilen hoch und zurück, ganz rasant, landet ein Foul auf dem Gras. Die Spieler versuchten nach vorn im Pass, mit dem Hofner an der Linie, im Gipsverband. In der Halbzeit süß Parfüm aufstieg, als der Sergeant spielte die Marschmusik. Wir alle standen auf zum Tanz, doch wir hatten nie die Chance, weil die Spieler versuchten, das Feld zu nehmen, doch die Marschkapelle sich nicht wollte ergeben. Erinnerst du dich, was vor dir offenbart am Tag, als die Musik starb? begann zu singen. Leb wohl nun Amerikas Traum. Heißmann trank dann hin zum Schaudamm, doch darin war nur Schaum. Ihre guten alten Freunde tranken Whisky zu der. Singen, dies wird sein Tag, da ich sterb. Dies wird sein Tag, da ich sterb. Oh, da waren wir alle in einem Raum, eine Generation ohne Traum. Keine Zeit für Neubeginn. So komm schon, Jack sei flink, Jack sei schnell. Jack blinkt wie ein Kerzenleuchter hell. Denn Feuer ist dem Teufel nur Freundin. Und als ich ihn auf der Bühne sah, die Hand zur Faust geballt mir war, kein Engel in der Hölle geboren, könnt brechen, was Satan geschworen. Und wie die Flammen schlugen in die Nacht, als Licht dem Opfer gebracht, sah ich Satan lachend lustenad am Tag, als die Musik starb. Und wir sangen, leb wohl nun Amerikas Traum. Als man tagt dann hin zum Staudamm, doch darin war nur Schaum. Wir guten alten Freunde tanken Whisky zu der. Singen, dies wird sein der Tag, da ich sterb. Dies wird sein der Tag, da ich sterb. Ich traf eine Frau, die sang den Blues. Fragte sie nach ein paar guten News. Sie lachte nur und ging davon. Ich ging dann zu dem Heiligladen, wo ich hörte die Musik vor Jahren, doch der Mann dort sagte, hier spielt heut kein Ton. Und in den Straßen Kinder schrien, Liebende weinten, Poeten schrien, doch kein Wort wurde gesagt, das Kirchengeläut zerbrochen lag. Und die drei, die wär ich allermeist, der Vater, Sohn, und der Heilige Geist am letzten Zug zur Küste hinab, am Tag, als die Musik starb. Und sie sangen, lieb wohl nun Amerikas Traum, als mein Trakt dann hin zum Staudamm, doch darin war nur Schaum. Ihre guten alten Freunde tranken Whisky zu der. Singen, dies wird sein der Tag, da ich sterb. Dies wird sein der Tag, da ich sterb. Und sie sangen, lieb wohl nun Amerikas Traum. Als mein Trakt dann hin zum Staudamm, doch darin war nur Schaum. Ihre guten alten Freunde tanken Whisky zu der. Singen, dies wird sein der Tag, da ich sterb.